Willkommen bei der 7. Folge von Herzblutfreie Szene der Berliner Runde. Wir sind auf Kolabo Radio und das Ganze ist im Pi-Radio Verbund und ihr hört uns auf 88,4, wenn ihr in Berlin seid, oder in Potsdam auf 90,7 oder im Stream auf kolaboradio.de. Sehr schön, jetzt habt ihr die Senderkennung überstanden. Wir sind in der Seabase im Soundlab und freuen uns auf eine weitere Folge. Bei mir ist der Thomas. Hallo Marco, schön, dass ich wieder da sein darf bei dir hier im Keller. Und wir haben uns einen Gast eingeladen aus der Schaubude, Tim Sandweg. Hallo. Hi. Hallo Tim, du bist der künstlerische Leiter der Schaubude. Genau. Seit 2 Jahren jetzt. Seit 2 Jahren. Ja. Und mit dir wollen wir heute ein bisschen darüber reden, was du da machst und was es zu sehen gibt in der Schaubude. Aber bevor wir das machen, blicken wir erstmal zurück auf den letzten Monat. Ja, der August ist vorbei, Vergangenheit, jetzt hier am ersten Dienstag im September. Wie war es für euch? Habt ihr was gesehen? Vielleicht, Tim, hast du irgendwas gesehen, wo du sagst, das war... herausragend. Ja, das war genau. Ich gucke ja berufsbedingt sehr viel und leider mit der Zeit wird dann das Herausragende immer schwieriger. Im August war ja weitestgehend Theaterpause, wobei man in der freien Szene dann ja doch erstaunlich viel auch sehen kann. Ich habe in der freien Szene Berlins jetzt im August gar nichts gesehen. Ich war kurz mal bei Tanz im August. Ja. Ich komme aber gerade auch vom Norderson Performing Arts Festival in Groningen. Das ist als Festival schon mal eine Empfehlung, wenn man also mal irgendwie in den Niederlanden an der Nordsee Urlaub macht, unbedingt da auf dem Rückweg vorbei. Findet jedes Jahr im August statt, eines meines Wissens nach der größten Performing Arts Festivals in den Niederlanden. Und das Tolle daran ist, in Groningen gibt es einen langgezogenen Stadtpark, der zu diesem Norderson Festival auch komplett als Volksfestpark umfunktioniert wird, und in Groningen hat man keine Hemmungen, Volksfest und Theaterkunst zusammenzudenken, was ein unglaublich schönes Flair ist. Es gibt jeden Abend Konzerte in diesem Park und da gibt es eben aber auch hochkarätige Performance-Kunst. Da habe ich ein paar sehr schöne Sachen gesehen. Eine Sache, die mich nachhaltig, glaube ich, verstört hat, und das fand ich aber gut, war eine japanische Premiere. Habe leider den Namen vergessen, wie jetzt das Kollektiv hieß. Projekt M, glaube ich. Die Vorstellung hieß Mother. Und ich könnte jetzt nicht genau sagen, worum es ging. Vielleicht die Kurzfassung ist, es war in einem dunklen Zeltraum. Wir hatten Tiermasken auf und kleine Lampen in der Hand. Und 4 kleinwüchsige japanische Performer und Performerinnen haben Kinderspielzeug ausprobiert. Mhm. Kann man, glaube ich, jetzt noch in Zürich sehen oder noch irgendwo. Also war aber interessant auf jeden Fall. Ja. Am Ende tanzen alle Walzer zu Stanley Kubricks Sequenz aus Odyssee im Weltall, wo der Straußwalzer kommt. Ah. Also sprach Zarathustra, wa? Ist das? Na, Strauß. Das, nee, es gibt auch den. Wo die Raumschiffe so erotisch anlocken. Genau. Ja, toll. Ist ja, ja, das ist klingt nachhaltig verstörend. Sehr schön. Und das kannst du empfehlen. Also, wer in Zürich ist, sollte dann mit kleinwüchsigen Japanern Spielzeug ausprobieren. Makro, kannst du was dagegen setzen? Nein, das ist ja kein Wettbewerb. Also noch nicht. Theater Anu habe ich mir angeschaut. Die waren im Tempelhofer Feld und haben da eine Tanzperformance gemacht. Was halt sehr schön war, ist, also die haben, das war abends, die haben das halt sehr schön beleuchtet, so einzelne Spots in halt die Bäume rein. Dann haben sie so eine Art neuronales Netz da aufgebaut, wo irgendjemand drin sich eingewickelt hatte und irgendwie Geräusche machte, und haben dann Texte von Ovids Traum, also Metamorphosen von Ovid, getanzt, und es war gleichzeitig eben so über vorproduzierte Sounds wurden die Texte da reingesprochen, und es war ziemlich intensiv so für mich. Ich hatte die Texte zwar auch schon mal gehört, aber es war dann so, dass ich nicht gleichzeitig den Texten und dem Tanz folgen konnte. Ich habe mir alles immer zweimal angeguckt, und zwar jeweils mit dem Fokus auf das eine und auf das andere. Das war eben so, dass man es so performancemäßig hat sich das immer wiederholt, und es war super. Also es war wirklich optisch total prall. Sehr schön. Ja, auch nicht schlecht, ja. Ich konnte mal mit dem Chameleon Varieté. Ich war bei Scotch und Soda. Ich habe ja tatsächlich so eine lange History, die Cirque Nouveau-Sachen im Chameleon anzugucken. Und fand das sehr schön. Ich habe ja immer so ein kleines Problem damit, dass die ganz tolle Ausdrucksformen haben und sehr viel können und eigentlich nichts erzählen. So von der, mir ist das immer so Story zu wenig Inhalt. Aber die haben auf so einem Pace gespielt, die waren so Jazz. Alle, also man wusste mal gar nicht, wer ist hier eigentlich Musiker, wer ist hier eigentlich Akrobat, das ging schon mal. Alle hatten Instrumente in der Hand, alle spielten und auch die Musiker wurden in Nummern mit eingebunden. Das war sehr schön, es war sehr rund und ich saß da und hatte einfach wirklich 2 Stunden höllischen Spaß dabei, den zuzugucken, auf einem Riesentempo ja, neuen Zirkus zu machen, Akrobatik und auch... Ich denke immer so, ja, das habe ich schon gesehen, alles gut. Finde ja immer, dass manchmal ist ja egal, ob dann jemand was zum das Höchste der Welt oder das, keine Ahnung, so einen Weltrekord macht, weil man denkt, ich finde schon mit 3 Dingen zu jonglieren, kann ich nicht, da machen mir 8 dann auch keinen Unterschied. Aber die haben so ein paar Sachen gemacht, wo ich dachte, oh schön, entweder lange nicht gesehen oder wirklich toll gemacht. Also so chinesischer Mast, das kennt man wahrscheinlich, so Vertikalmast, dass man da so hoch und runter turnte, das machten die, ohne dass der befestigt war. Also einer hielt immer diesen Mast und der andere turnte darauf, was ich schon sehr beeindruckend fand. Aber der nahm diesen Mast dann irgendwann auf die Schulter, während der andere auf diesem Mast herumturnte. Und das war sehr beeindruckend. Also die mag ich sehr, diese Company. Und wenn ich jetzt wüsste, wie sie heißen, würde ich sofort sagen. Aber vielleicht machen wir mal eine Sendung über neuen Zirkus. Mal gucken. Mhm. Das klingt, finde ich, auch nach einem spannenden Thema zu Performing Arts. Ja, genau. Da hatten wir alle sehr theaterfreie, eher performative Erlebnisse, oder? Ja, ich habe sonst nur selber gespielt und das ist ja... Das will man nicht. Ja, genau. Ich habe gar nicht gespielt im August. Ich hatte tatsächlich... Ich hatte Theaterferien. Genau, aber wir reden ja nicht von uns, sondern... Tim, reden wir von dir. Ja? Ihr seid ja auch in den Theaterferien. Was macht ihr gerade, während ihr Theaterferien macht, außer journalistische Interviews geben? Zum Beispiel journalistische Interviews geben, genau. Naja, so richtig Theaterferien haben wir eigentlich gar nicht. Natürlich, irgendwann müssen ja alle mal Urlaub nehmen und das ist natürlich bei uns auch im Sommer in der spielfreien Zeit. Irgendwas findet auf unserer Bühne aber eigentlich immer statt. Also nur dieser Klassiker aus dem Stadttheater, dass man dann wirklich 6 Wochen mal Generalschluss hat und irgendwie ist nur der Pförtner da. Das scheitert schon bei uns daran, dass wir keinen Pförtner haben. Im Moment sind Proben für unsere Spielzeiteröffnung. Davor hatten wir ein 4-wöchiges Residenzprogramm. Das haben wir jetzt dieses Jahr zum 2. Mal ausgeschrieben. Das ist eine Forschungsresidenz. Es geht also nicht darum, jetzt irgendwas zu produzieren oder dass am Ende irgendein Ergebnis da ist, was man schon dem Publikum zeigen könnte, sondern uns interessiert, wo im Sommer eben es ohnehin ruhiger ist, 4 Wochen einer Gruppe von 2 bis 4 Künstlerinnen und Künstlern den Raum zur Verfügung zu stellen mit seiner Infrastruktur, eine kleine Aufwandsentschädigung zu geben oder als Materialgeld das zu verwenden. Und die können dann herausfinden, was sie vielleicht in ihrer weiteren künstlerischen Karriere machen wollen. Das war dieses Jahr ein ganz spannendes Projekt. Wir haben nämlich gesucht nach Projekten, die sich mit öffentlichem Raum, Darsteller, Publikum auseinandersetzen wollen. Wir hatten 2 Bühnenbildnerinnen im Haus, Larissa Jenne und Salome Klein und einen Filmmacher, der auch sehr viele Imagefilme für Figurentheater schon gedreht hat, also eine gewisse Affinität auch dazu hat, wie man sowas abbilden kann, den Alexander Hector. Und die haben sich mit Krampusfiguren im öffentlichen Raum beschäftigt. Krampus, das kennt man eher so aus Süddeutschland, das sind diese Fastnachtsfiguren, die, ja, glaube ich, so aus dieser Tradition Knecht Ruprecht kommen, den Winter austreiben, die bösen Geister austreiben. Das sind meistens relativ schräg aussehende Figuren, bekannt vielleicht auch aus Toni Erdmann. Da gibt es diesen einen Körper, den rumänischen Körper, der dann da plötzlich irgendwie in der Gegend auftaucht. Und die sind mit diesen Krampusfiguren, die sie zunächst erstmal gebaut oder fertig gebaut haben, dann nach draußen gegangen. Am interessantesten waren, glaube ich, die Bilder, die dann beim Potsdamer Platz entstanden sind. Wo dann plötzlich diese recht archaisch wirkenden Figuren auf diese schlimme Potsdamer Platzarchitektur treffen. So, also das war jetzt eine Sache im Sommer, die wir gemacht haben. Insofern so richtig Ferien haben wir nicht, seit dieser Woche sind wir dann aber auch alle wieder da. Und wer seid ihr alle? Also was bedeutet, wenn ihr alle wieder da seid? Wie viele seid ihr? Das hört sich jetzt nach mehr an, als wahrscheinlich ist. Ich weiß ja nicht. Ihr zwei oder ihr 200? Wie viele seid ihr denn? Nee, es sind also jetzt mal von denen, die fest angestellt sind, es sind 11 Personen. Wobei da auch schon die Kräfte im Café drin sind. Und also letztlich sind wir ein sehr kleines Team in der Schaubude. Das ist eben neben mir als künstlerischen Leiter vor allem Theaterpädagogik, Öffentlichkeitsarbeitssekretariat und dann die Kollegen in der Technik. Insofern haben wir ein kleines Team, woran man auch schon hört, bei uns ist jetzt, abgesehen von mir, niemand im künstlerischen Bereich angestellt. Wir sind eine Spielstätte und sind eben ein Präsentationsort und in aller Regel kein Produktionsort. Wir arbeiten also mit freien Künstlerinnen und Künstlern vor allem aus Berlin zusammen. Also die Figuren- und Objekttheaterszene in Berlin ist eigentlich zu 100% freiberuflich organisiert. Gibt hin und wieder mal eine Puppe oder irgendwas in der Richtung, was dann auch noch an Stadttheatern auftaucht, aber es ist eher marginal da. Und wir sind eben die Spielstätte, die vom Senat regelgefördert wird dafür, dass sie dieses Genre auch abbildet. Okay. Genau. Warum gibt es keinen Staatspuppenfigurentheater? Was ist eigentlich der richtige Begriff? Das ist so ein bisschen, jongliere hier immer hin und her. Was muss man denn sagen? Ist das Figurenobjekt? Also darüber kann man mehrere Stunden lang jetzt diskutieren. Wir nehmen uns mal 5 Minuten. Ja, also ich glaube, der, sag mal, politisch korrekte Begriff im Moment ist Puppenfiguren- und Objekttheater. Das steht auch bei uns drunter, also bei wir heißen halt Theater, Puppenfiguren, Objekte. Das kommt ein bisschen daraus aus der deutschen Teilung noch. Ganz ursprünglich hieß das mal Puppenspiel, dann wurde es zum Puppentheater, also aus diesem Jahrmarktspiel dann eher wirklich Theater im Sinne einer Narration, im Sinne eines Gebäudes wurde. Das fand man dann vor allem in Westdeutschland nach dem Zweiten Weltkrieg einen problematischen Begriff, weil Puppe natürlich immer sofort mit einem Kinderspielzeug assoziiert wird. Und da hat man sich dann diesen Begriff Figurentheater, das muss so 50er, 60er gewesen sein, ausgesucht. Das hat dann ein bisschen gedauert, aber in Westdeutschland hat er sich weitestgehend auch durchgesetzt. Ich komme aus Westfalen, also da sagt man Figurentheater. Während in Ostdeutschland, in der DDR damals, man diese Probleme nicht hatte, dort heißt es eigentlich bis heute weitestgehend Puppentheater. So, also da kommen diese beiden Begriffe her. Im Prinzip könnte man jetzt ein bisschen flapsig sagen, bedeutet es das Gleiche. Natürlich, mit wem man da jetzt spricht, findet man da sicherlich sehr unterschiedliche Nuancen, ob jetzt Figurentheater der Oberbegriff ist und Puppentheater ist eine Unterkategorie. Also sehr vermintes Gebiet, das ganze Ding. Objekttheater ist schon nochmal ein bisschen was anderes. Kommt ursprünglich aus Frankreich, hat da vielleicht so in den 80ern angefangen. Ist dann so langsam nach Deutschland rübergekommen, wo dann eben nicht mehr ausschließlich Puppen im Sinne von Theaterfiguren auf der Bühne stehen, sondern auch alltägliche Objekte in einen Theaterprozess überführt werden. Das ist dann eben Objekttheater. Und insofern gibt es neben diesen Puppenfiguren und Objekttheater, manche sagen auch das andere Theater, und natürlich gibt es dann noch die ganzen Unterkategorien. Wenn man es dann ganz genau haben will, kann man natürlich auch sagen Kasper-Theater oder Marionettentheater oder weiß ich nicht was, Theater mit, mit Flachfiguren oder sowas oder Schattentheater. Aber durchgesetzt hat sich schon dieser Begriff Puppenfiguren und Objekttheater. Wir sagen eben zeitgenössisches Figuren- und Objekttheater, wenn wir es denn ausschreiben, weil wir ein bisschen der Auffassung sind, Figurentheater ist der etwas globalere Begriff. Ich persönlich finde den auch einfach schöner und treffender, so in diesem Sinne von auch Figuration, so das ist ja irgendwie so ein Prozess. Und das Objekttheater eben auch, weil die Schaubude sich relativ früh auch mit dieser Theaterform beschäftigt hat, die sicherlich dazugehört, so von der Grundidee her, aber vielleicht so in Nuancen schon nochmal ein bisschen anders funktioniert. Das war aber die zweite Frage. Was war die erste Frage? Das war die Frage des, was ist der richtige Begriff? Und die andere Frage tatsächlich war, es ging ja noch ein bisschen um euren Bestand sozusagen, der Leute, die da arbeiten. Und ihr habt jetzt Pause gehabt, ihr hattet dieses Residenzprogramm, also das können wir auch gleich nochmal drüber reden. Und sonst, ihr produziert nicht, ihr seid sozusagen Spielstätte, das heißt, euer Hauptarbeit besteht darin, Spielprogramm zu machen und dann die Leute mit all ihrem Zeug auf die Bühne zu kriegen und da wieder runter, oder? Das ein bisschen flapsig ausgedrückt ist das genau das, was wir machen, genau. Also das hängt von den Gruppen ab, wo das anfängt, das auf die Bühne hieven. Manchmal kommen Künstlerinnen und Künstler zu uns und sagen, ich habe da so eine Idee. Andere kommen schon mit einer fertigen Konzeption. Und je nachdem, wo da der Startpunkt ist oder was sie auch vielleicht Unterstützung brauchen, bei manchen brauchen sie vielleicht auch in der Antragstellung dann Unterstützung, bei manchen machen das schon seit Jahren und brauchen das einfach nicht mehr. Manche brauchen vielleicht auch mal noch einen Draufblick auf irgendwas. Also je nachdem fängt das früher an oder später an. In der Regel verständigen wir uns aber natürlich bei allen Produktionen, die bei uns zur Premiere kommen, schon darüber, was da eigentlich stattfinden soll. Und klar, der ganz technische Aufwand ist dann eben, das zu bewerben, das auf die Bühne zu bringen mit allen Möglichkeiten, die wir haben und das dann möglichst gute Gastgeber für diese Produktion zu sein. Das ist genau dann unsere Aufgabe, ja. Ich weise wieder meine Frage. Ich wollte wissen, warum es kein staatliches Figurentheater gibt. Es gab in der DDR städtische und staatliche Puppentheater, eigentlich in allen größeren Bezirksstädten, auch natürlich in Ost-Berlin und zwar genau dort, wo heute die Schaubude ist. Das war vorher das staatliche Puppentheater Ost-Berlin, war ein Stadttheater, so wie man sich das eigentlich vorstellt, mit Werkstätten, mit einer künstlerischen Leitung, mit administrativen Geschichten, einem künstlerischen Personal natürlich. Die dann auch selbst produziert haben, vornehmlich für Kinder. So. In den Wiedervereinigungswirren, es gab ja in der DDR sehr, sehr viele Kultureinrichtungen. Ich habe irgendwann mal die Zahl gehabt und war beeindruckt, wie viele Kultureinrichtungen auf die Masse an Personen, die es dann überhaupt gab, existiert haben. Das war schon beeindruckend. Und da man leider in der BRD kein Puppentheater kannte, sind die westdeutschen Kulturmanager, die dann den ostdeutschen Kulturmarkt irgendwie abwickeln sollten, auch auf die braucht man ja auch nicht unbedingt in Ostdeutschland. Und sehr viele dieser ehemaligen städtischen und staatlichen Puppentheater wurden geschlossen. So, es hat auch das Vorgängertheater bei uns ereilt, das relativ schnell nach der Wende abgewickelt wurde. Ein Teil davon ist dann noch als Enklave rausgegangen. Das ist heute das Weite Theater, was es noch in Lichtenberg gibt. Das ist aus dieser Abwicklung quasi entstanden erst, die ja jetzt auch frei sind. Und hier in Berlin gab es aber zum Glück auch einigen Protest dagegen, auch durchaus von Westberliner Kollegen. So hat man mir das zumindest erzählt. Ich war da ja noch nicht dabei. Sodass es eben als Spielstätte für freie Theater wieder aufgemacht wurde, ist natürlich eine völlig andere Konzeption. Im Prinzip wäre es natürlich schön, beides zu haben. Und ich glaube auch nicht, dass es zielvoll, sinnvoll wäre, jetzt die Schaubude dann zum staatlichen Produzierendenhaus umzubauen, weil natürlich braucht man irgendwie beides. Aber da, wo es diese Theater noch gibt, ich war zum Beispiel 5 Jahre als Dramaturg am Puppentheater in Magdeburg, kann man natürlich sehen, dass es eine andere künstlerische Herangehensweise ist, wenn man mit einem Ensemble arbeitet, wenn man ganz blöd auch ganz andere finanzielle Mittel natürlich zur Verfügung hat, auch wenn die dann zum Stadttheater natürlich auch jetzt nicht rausgeschmissen werden. Aber natürlich ist es eine andere Form des Arbeitens als in der freien Szene. So. Hm. Mhm. Also ich kann mich als Kind noch daran erinnern, dass ich genau da war, wie das eben auch so ist. Also mal als Klassenverband war dann, ihr geht heute ins Puppentheater und dann ging man halt dahin. Ich habe auch da genau gewohnt, also es war halt auch wirklich in unmittelbarer Nähe und fand es als Kind immer toll. Für mich ist das wahnsinnig positiv besetzt, der Ort. So, das. Ja, das ist, also ich denke auch, dass es natürlich ein Thema ist, dass es eine schöne Theaterform ist, die sicherlich Kinder anspricht. Und ich kenne das zu DDR-Zeiten eben auch, dass das vorhanden war, einfach als Theaterform, ganz klar. Und die Frage auch da an der Stelle, was ist euer Hauptpublikum heute? Sind das Kinder, Erwachsene? Wie ist da das Verhältnis? Also rein von der Zahl her sind die Kinder schon noch im Vorteil, was sicherlich auch daran liegt, weil natürlich Kinder als Gruppe kommen, also Kita, Schulen und natürlich die Zielgruppe ist einfacher zu bewerben, so mal ganz blöd. Und natürlich gibt es auch diese Tradition, von der ihr ja auch schon gesprochen habt, an diesem Ort gab es immer schon Kindertheater. Es hat sich allerdings mittlerweile so entwickelt, dass der Abendspielplan kontinuierlich A, wächst von den Produktionen, und B, auch tatsächlich immer mehr Zuschauer kommen zum Abendspielplan. Also es ist über die Jahre jetzt hinweg sehr deutlich, dass wir immer mehr Abendpublikum auch erreichen. Und ich kann jetzt gar keine genaue Zahl sagen, wie ist das Verhältnis von den Vorstellungen, von der Inszenierungszahl ist es wahrscheinlich mittlerweile fast gleichgewichtet, dadurch, dass wir jede Woche wenigstens eine Kinder- und wenigstens eine Abendproduktion haben. Die Kinderproduktionen spielen einfach mehr. Ja, so. Ja. Und wie macht ihr das dann, wenn das eine Kinder- und eine Abendproduktion gibt, Drehbühne und dann geht spät das der eine und dann der andere? Oder? Nee, da müssen wir tatsächlich umbauen. Also wir haben nur einen Saal, es gibt zwar noch so eine kleine Szenenfläche, die aber wirklich sehr klein ist und dann wirklich nur für sehr intime Vorstellungen geeignet ist. Wir bauen tatsächlich sehr viel um. Das ist im Figurentheater oftmals noch möglich. Wir merken aber, mit der freien Szene verändert sich natürlich auch das Figurentheater. Und auch dort wird es technisch aufwendiger. So. Es werden andere Ansprüche auch an so Spielstätten wie uns gestellt. Und wir sind da auch durchaus immer mehr in der Frage, wie programmieren wir denn eigentlich, wenn das jetzt plötzlich Bühnen sind, die man eben nicht innerhalb einer Stunde auf- und abbauen kann. Das ist gerade so eine Frage, die uns sehr beschäftigt und wo ich merke, dass das nicht nur bei uns so ist, sondern dass das auch nicht nur hier in Berlin, sondern auch deutschlandweit Kollegen, die auch Spielstätten leiten, beschäftigt wird. Was mache ich denn, wenn plötzlich die technischen Anforderungen ganz andere sind oder auch wenn Endprobenzeiten plötzlich ganz andere sind? Weil sich das natürlich in der Regel auch gut auf die Qualität auswirkt, wenn ich einfach mal ein bisschen länger in dem Raum schon gearbeitet habe, bevor die Premiere kam und nicht erst eine Stunde vorher aufgebaut habe. Ja. Was sind so technische Veränderungen oder was sind so neue technische Herausforderungen, mit denen ihr in den letzten Jahren konfrontiert seid, die es vor 5 Jahren noch nicht gab? Naja, das ist ja immer so eine ökonomische Frage vielleicht auch ein bisschen. Jahrelang war so das Standardbild vom Puppenspieler der Solist oder maximal noch ein Duo, ganz oft Ehepaare auch, die vielleicht eine Spielleiste brauchen. So. Mittlerweile ist es in eigentlich allen Produktionen so, dass es dass offen gespielt wird, also dass man den Puppenspieler auch sieht, dass es eine Rolle hat, dass es irgendeine Form von performativen Zusammenhang zwischen dem Material und dem Spieler gibt. Und dadurch verändert sich natürlich der Bühnenraum schon zuerst mal so. Es hat was mit den Fragen nach Licht zu tun, ganz stark. Es hat eine Frage nach tatsächlich dem Aufwand der Bühne zu tun. Vor allem, wenn man Fördermittel hat, ist es vielleicht auch möglich, sich einen Bühnenbildner zu leisten, so der vielleicht auch eine Idee von dem Raum hat, die man aber eben nicht einfach so hinstellen kann, sondern wo man natürlich auch ausprobieren muss, auf den Raum anpassen muss, etc. etc. Die Stücke werden, glaube ich, teilweise ein bisschen komplexer, so in der Struktur, wie man das aufeinander einspielen muss. Betrifft nicht nur den Abendspielplan, betrifft genauso den Kinderspielplan. Und wir beschäftigen uns gerade sehr viel auch so mit digitalen Medien und da ist der technische Aufwand natürlich nochmal ein bisschen was anderes, weil, also wenn es dann steht, ist ja alles gut, aber bis es dann steht, sind einfach sehr viele Fallstricke, die einfach auftauchen können. Das kann auch nur eine Beamer-Einrichtung sein. Aber wenn die dann noch, genau, die muss kommunizieren mit irgendwie 1, 2, genau. 3 Punkten, mit denen man es steuern will und schon fängt es an. Ja. Genau, und mit sowas haben wir natürlich jetzt öfters auch plötzlich zu tun, dass solche Anforderungen kommen. Wir hatten gerade ein Stück mit Robotern auf der Bühne und da sind natürlich plötzlich ganz andere Fallstricke drin, mit denen man ja irgendwie umgehen muss. Also das sind dann autonome Roboter, die quasi ein Programm abspielen. So weit waren die jetzt noch nicht. In dem Fall, das war eine Version von Pinocchio. Also bei Pinocchio ist ja diese Idee von ich schaffe das Leben in die Holzpuppe rein eh schon angelegt. Und die Gruppe, das war die Gruppe Manufaktor, ist eine relativ junge Gruppe. Die haben Pinocchio eben mit einem Androiden besetzt, wo der Kopf über einen Joystick gespielt war. Das war insofern ganz interessant, weil diese Pinocchio-Puppe, man hat überhaupt nicht gesehen, dass das über einen Joystick gespielt wurde. Wo dann auch so die Frage kam, muss man, um einen Roboter darzustellen, wirklich einen Roboter auf die Bühne stellen oder ist das was anderes? Sie hatten aber noch andere Puppen auf der Bühne, und zwar einmal so aus dem Spielzeugbereich, so einen kleinen Dino, der quasi autonom war, wo man dann immer drauf reagieren musste, also wo man plötzlich der Puppe folgt und wo so eine Autonomie plötzlich hergestellt wird. Und sie hatten eine Drohne, die dann die blaue Fee war. Und was, glaube ich, für alle am beeindruckendsten war, waren Fuchs und Katze. Das war auf so einem vierrädrigen Gefährt mit zwei Köpfen, die man ansteuern konnte und dann so eine Klappmaulfunktion hatten. Das war sehr spannend, weil ich glaube, in der Puppe hat es auch am besten eigentlich funktioniert, diese Kommunikation, die da aufgebaut wurde. Hat super funktioniert, hat vor allem, das war ab 8, waren aber auch viele Erwachsene drin, total diese Lebensrealität getroffen. So. Ja. Ja, also ich war in London, da ist nämlich aktuell gerade eine Roboterausstellung im Science Museum und unter anderem steht da auch ein Schauspielroboter, der also humanoid groß Shakespeare-Texte hauptsächlich rezitiert hat, aber auf Stichworte. Also man konnte mit dem reden und wenn man das richtige Wort hatte, dann hat der halt irgendeinen Monolog angefangen und das war sehr interessant. Also das schön. Ja, dieses ist, ich diese technische Raffinesse, ich musste vorhin so lachen, wo du das sagtest mit der Einrichtung, weil ich habe auch ein Theaterstück gemacht mit einem Beamer und so einer Beamer-Spiegel-Leinwandkonstruktion, damit der Beamer eben relativ nah an der Leinwand dran stehen kann. Und wir hatten das aufgebaut vor irgendeiner Aufführung und dann einen Techniker gebeten, ob man hinten nicht noch so eine stehenden schwarzen Paravon wegnehmen könnte, der da stand. Oder so, ja, kein Problem, schnappt sich das Teil und geht einmal quer über die Bühne und dämmelt halt gegen diese gegen diesen Spiegel, was ungefähr eine halbe Stunde einrichten, auf einmal ruinierte. Und es war so, wo man dann wirklich merkt, okay, die technischen Herausforderungen, wenn es einmal steht, deswegen muss ich so lachen, wo du sagst, es einmal steht, ist alles kein Problem, aber bis es dann genau auf einen Millimeter passt, ist tatsächlich, kann in die Stunden gehen. Dann gerade wenn du das so vom Gastspiel kennst und wir sind ja ein reines Gastspielhaus, ist es natürlich auch immer diese Frage, wie kriege ich das in den Raum rein, weil natürlich jeder Raum irgendwie eine Besonderheit hat und natürlich ist es immer ganz gut, diesen Raum vielleicht erstmal sich erspielt zu haben. So, das merke ich natürlich auch, wenn so eine Vorstellung fünfmal die Woche läuft, sieht die am Dienstag noch anders aus als am Sonntag. Also man erspielt sich so einen Raum ja auch irgendwie. Ist natürlich völlig anders als an einem Theater, wo man immer im selben Raum agiert. So. Ja, aber das ist natürlich auch eine Herausforderung, weil man dann auch immer wieder sein Stück befragen muss, ist denn das tatsächlich so transportabel, ist das so clever, was wir da gemacht haben, oder wenn man es dreimal, viermal aufgebaut hat, dann weiß man auch, wo sind die Sollbruchstellen, was kann ich reparieren, was brauche ich vielleicht auch gar nicht mehr, weil ich feststelle, okay, da dachte ich immer, das ist unglaublich notwendig, aber eigentlich geht es anders. Also das ist natürlich auch ein aus der Notwendigkeit befragt man sein ganzes, den Schrott, den man so mit sich rumträgt, auch nochmal neu. Gerade am Wochenende mit einer Kollegin, die in Amsterdam studiert, gesprochen, zu diesem Thema eigentlich, weil sie sagt, in Amsterdam ist es ja weitestgehend kultureller Kahlschlag im freien Bereich in den letzten Jahren. Von 11 Produktionshäusern gibt es noch eins, die auch im Prinzip kein Geld haben. Und dort, die ja auch recht renommierte Theaterhochschule bildet jetzt mittlerweile dafür aus, dass man sagt, eigentlich am besten, ihr habt gar nichts mehr auf der Bühne oder vielleicht noch einen Stuhl oder so. Und das, wenn man das natürlich so früh schon wieder reingibt, also diese absolute Tourfähigkeit, ist das natürlich auch sofort wieder ein Problem, weil man nicht mehr groß denkt. Also man sagt, okay, ich brauche irgendwie einen Scheinwerfer und den Rest kriege ich irgendwie ins Taxi rein. Wenn das eine künstlerische Setzung ist, ist das ja überhaupt gar keine Frage. Aber wenn das plötzlich so ein Mantra wird, weil man es nicht mehr anders verkaufen kann, ist es natürlich schwierig. Weswegen wir eher dann sagen, wenn jemand sagt, ich möchte dann aber noch drei Beamer und ihr müsst den ganzen Saal umbauen, dann werden wir natürlich irgendwie versuchen, das hinzubekommen, so dass denn irgendwie mit feuerschutzrechtlichen Bestimmungen vereinbar ist. Aber das ist tatsächlich lustigerweise die Haltung, die man in der freien Szene ganz oft merkt, dass dann, man kommt in ganz kleine Theater, wo irgendwie man merkt, es mangelt vorne und hinten am Geld, aber wenn es dann darum geht auf der Bühne, man braucht irgendwas, dann, ja, das machen wir, wenn wir nicht Wände einreißen müssen, aber der Rest funktioniert so. Und das finde ich aber auch, ist eine Haltung, die natürlich die freie Szene auch unglaublich, ich finde es immer sehr, sehr positiv ausmacht, dieses, das kriegen wir hin, wir haben kein Geld, wir haben keine Materialien, keine Möglichkeiten, aber wir machen das. Und das ist eigentlich ein schönes Mantra, aber es ist natürlich, wenn von vornherein gesagt wird, ich darf am besten gar nichts haben, das ist natürlich tatsächlich ein Problem. Ja. Aber ja, ich wollte gerade sagen, ihr hört Herzblutfreie Szene und wir reden über die Schaubude und haben hier den Tim Sandweg und vielleicht so. Also ich weiß nicht, ob du jetzt noch eine konkrete Frage hast, aber sonst würde ich ja mal gerne auch in euer Programm so reinschauen, was denn da so kommt und ihr fangt jetzt ja an mit einer Art kleinem Festival. Ja, ich nenne das ja immer nicht Festival, weil ich den Begriff Festival ja total schwierig finde. Ihr hattet auch schon eine Sendung über Festival. Ja, ich habe die nicht gehört, aber ich habe gesehen, dass ihr eine hattet. Vielleicht könnt ihr das dann ja gedanklich auch ergänzen, weil ich habe ja das Gefühl, in Berlin gibt es erstmal überhaupt unglaublich viele Festivals. Gar nicht mal nur Theater, es gibt auch irgendwie das Whisky-Festival und das Brot-Festival und so weiter. Bierfest. Das was? Das Bierfest. Zum Beispiel. Ja, das aber selbst, also Softeis hat jetzt ein eigenes Festival. Also es ist halt, es wird schon sehr kleinteilig. Genau, aber selbst wenn man nur in die Theaterfestivals geht, dann gibt es ja quasi jede Woche irgendein Theaterfestival in dieser Stadt. Hat ja vorhin schon Tanz im August gesagt, im Hau ist mittlerweile auch fast nur noch Festival. Und ich habe mir ein bisschen das Gefühl, dass sich dadurch dieser Begriff so entwertet. Und wir haben tatsächlich auch sehr stark darüber nachgedacht, wann nennen wir etwas Festival und wann nicht so. Weil Festival hat ja irgendwie auch immer so einen Anspruch, das ist eine besondere Auswahl, das ist vielleicht irgendwas, was einen konzeptionellen Rahmen hat. Das ist jetzt nicht einfach nur irgendwie eine Programmreihe. So. Also ich habe jetzt nicht irgendwie 10 Stücke, die mich interessieren und schreibe irgendwas drüber, sondern irgendwas Besonderes muss es dann schon sein. Festival natürlich auch im Sinne von Fest vielleicht. Begegnungsstätte ist noch genau, so ein Punkt. Genau. Ja. Weswegen wir das internationale Festival des zeitgenössischen Film- und Objekttheaters, das da heißt Theater der Dinge und dann im Oktober stattfindet, auch wirklich Festival nennen und das auch als unser Festival verstehen. Das, worauf du gerade ansprachst, die Eröffnung, das ist der Meeting Point. Den würden wir gar nicht unbedingt als Festival benennen. In der Werbung machen wir es aber natürlich trotzdem, weil wir auch wieder feststellen, dass so Leute wie ihr natürlich plötzlich drauf stoßen und sagen, ah, interessant, Festival. Also super interessant, dass das in der Bewerbung ein hervorragender Begriff ist, obwohl es das Gefühl 3000 Mal am Tag in der Stadt gibt. Meeting Point, weil du gerade auch schon Treffpunkt sagtest, ist tatsächlich so ein bisschen auch unsere konzeptionelle Überschrift für die Schaubude. Mir natürlich auch vor 2 Jahren Gedanken gemacht, was ist denn das eigentlich, was mich an so einem Haus interessiert? Irgendwie muss man da ja zusammenkommen von Struktur und dann, was man irgendwie selber will. Und ist diese Meeting Point-Idee entstanden. Wirklich zu sagen, eine Spielstätte ist in ganz vieler Hinsicht ein Treffpunkt erstmal. Also A ist an Theater sowieso die Kommunikation, die mich interessiert, zwischen in der Regel Bühne und Publikum. Aber natürlich trifft sich auch ein Publikum in so einer Spielstätte, es trifft irgendwie Kunst auf Publikum. Und immer die Frage bei uns, wie kann man das irgendwie moderieren, dass da auch irgendwie ein bisschen mehr entsteht, als man geht nach Hause und sagt, war ja ganz nett. Also wäre ja schön, dass irgendwas passiert ist. Selbst wenn das nicht bei allen funktioniert. Deswegen haben wir das auch Meeting Point genannt. Das haben wir, als ich angefangen habe, 2015 das erste Mal gemacht. Da war das nur 4 Tage. Letztes Jahr war das dann schon 1,5 Wochen und dieses Jahr ist es dann sogar noch ein bisschen länger geworden. Genau, und wir haben einige Premieren und Berlin-Premieren jetzt zum Spielzeitstart gebündelt, die wir in diesem Meeting Point dann auch präsentieren werden. Genau. Das heißt, ihr wollt eigentlich ja das sozusagen bis in die Spielzeit hineinlaufen und da so einen Auftakt setzen. Genau, es heißt auch Spielzeitauftakt bei uns. Ja. Und genau, reinlaufen. Also es ist schon wieder so ein bisschen Marathon mit dem vielen, das wir dann da auch tatsächlich machen in dieser Zeit. Haben, glaube ich, ein paar ganz spannende Sachen dabei, die einmal hier aus Berlin zum Teil kommen. Da werden wir dann zum Beispiel auch in diesem Digitalschwerpunkt das Buch der Schatten haben. Das ist von Badaboom Berlin. Mit denen arbeiten wir seit der letztjährigen Residenz zusammen. Die war nämlich die Residenzgruppe letztes Jahr. Und die kommen aus der Medienkunst und haben, glaube ich, erst durch unsere Ausschreibung festgestellt, dass sie eigentlich Figurentheater machen oder auch Figurentheater machen. Das ist ja unsere Taktik, dass wir allen erzählen, ihr macht eigentlich Figurentheater. Baut das doch mehr aus. Und das Buch der Schatten wird eine Pop-up-Videoprojektionsinstallation sein. Pop-up-Bücher kennt ihr wahrscheinlich, die man so aufpoppt und man kriegt dann eine Taschenlampe, mit der man durch dieses Pop-up-Buch Schatten werfen kann, wo sich aber Medieninhalte reinmischen werden. Da bin ich sehr gespannt drauf. Es gab jetzt so einen Prototypen, den sie da gebaut haben. Bin jetzt sehr erfreut auf den 28.09., wo sie es dann bei uns erstmalig präsentieren werden. So ein anderes Herzensprojekt, was wir jetzt schon seit 2 Jahren machen, ist der Dystopische Salon. Das steht auch unter dieser Meeting-Geschichte natürlich. Also Salon ist ja so ein Abendunterhaltungsformat, wie man das vor 150 Jahren ganz gerne hier in Berlin hatte, wo der meistens von einer wohlhabenden Frau, der Salonier, ausgerichtet. Das waren meistens die Frauen von Militärs oder von Politikern, die dann zu so einer Abendveranstaltung eingeladen haben. Meistens aus dem Bereich Kunst, aus dem Bereich Politik, aus dem Bereich gesellschaftliches Leben. Und zum einen gibt es, glaube ich, wieder so eine kleine Renaissance im Salonbereich. Also dieses, man trifft sich abends zu einem Thema. Und dieses Projekt ist vor 2 Jahren entstanden, eben wirklich zu diesem Thema Dystopie oder auch Katastrophe. Also wir sind jetzt so ein bisschen von der Dystopie stärker in den Fokus Katastrophe gegangen. Es ist mit einem Kollektiv aus Künstlerinnen und Künstlern hier aus Berlin, die alle irgendwie es mit zeitgenössischem Figurentheater zu tun haben. Kommt teilweise aus der Regie, teilweise aus dem Spiel, teilweise aus dem Bühnenbild oder wie ich dann aus der Dramaturgie. Und wir beschäftigen uns jedes Mal mit einer anderen Facette von Katastrophe oder von ja, Dystopie, so, also im weitesten Sinne diesen ganzen Utopie-Dystopie-Diskurs, auch ein bisschen in die Science-Fiction rein. Aber natürlich gibt es gerade bei Katastrophe auch in der Kunst ganz viele Andockpunkte. Katastrophe als Anfang, Katastrophe als Ende. Man kann ganz viele gesellschaftliche Fragen daran stellen. Ich wollte nämlich da gerade fragen, also für mich ist ja eine Dystopie eigentlich immer mit einer Katastrophe in gewisser Weise verknüpft. Also wobei natürlich Katastrophe da in dem Sinne ja auch eine gesellschaftliche Veränderung sein kann, die jetzt nicht so punktuell ist, aber eigentlich ist es ja immer so ein, ab einem bestimmten Moment, was passiert dann Weg. Ja. Genau, also wir hatten sehr unterschiedliche Entwürfe bisher. Wir hatten, laden uns auch immer mindestens einen Gast ein. Das war zum Beispiel vor einem Jahr Arne Vogelgesang. Das ist auch ein Performer hier aus Berlin, der beschäftigt sich mit rechter Propaganda im Internet. Wo Dystopie eine ganz klare Rolle spielt, weil es da ganz oft um die Fragen von Endzeit, Endkrieg und so weiter geht. Interessant, sagte er, ist dabei, dass man meistens nicht weiß, was sie eigentlich danach wollen. Also es gibt irgendwie nicht die Utopie dann danach. Ja. Wir hatten aber auch schon andere Dinge. Ist Isolation eine Dystopie? Wie ist das mit Kippmomenten? Das war das letzte Mal unser Thema. Da hatten wir uns Choreografen eingeladen, die uns dann auch mal so um Kippen im Körper erklärt haben. Was passiert da eigentlich? Und es ist auch so ein Format, wo wir Dinge ausprobieren. Also das ist ein Abend, der jetzt nicht fertig ist, wo man jetzt nicht sagen kann, das ist eine durchgetaktete Inszenierung irgendwie, sondern wir haben so Entwürfe, die können sehr unterschiedlich lang sein, kann aus dem Bereich wirklich dann auch Performing kommen, kann aber auch ein Text sein oder auch ein Lied sein zum Beispiel. Also ist eine Art buntes Programm dann auch. Und es gibt immer was zu essen an diesen Abenden. Also wir laden die Leute auch wirklich ein zum Essen. Hat jetzt unterschiedliche Dinge ausprobiert. Beim nächsten Mal wird es dann um das Thema Beenden gehen. Das ist jetzt erstmal das Finale vom dystopischen Salon. Wir haben uns aber schon entschieden, ab Januar weiterzumachen. Da werden wir dann das dystopisch rausstreichen. Da heißt es dann noch nur noch der Salon. Und dann geht es weiter mit weiteren Folgen. Also das ist so ein Projekt, was sich jetzt durchzieht. Und auch eins dieser Projekte ist, wo man vielleicht dran sieht, dass uns gerade sehr interessiert. A, wie können wir uns stärker mit wirklich Künstlerinnen und Künstlern der freien Szene vernetzen? Weil eben bei uns im engeren Team niemand praktizierender Künstler ist, ich ja auch nicht so. Und weil wir eben uns gefragt haben, wie kann eine Spielstätte da so einen Kontext herstellen, gerade auch wir, die wir eben natürlich eine Institution sind, wir sind als Spielstätte ja gar nicht frei, sondern wir sind eine Spielstätte für freie Szene, das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Und zum anderen wirklich diese Sachen, die über eine gewisse Dauer laufen, weil natürlich, wenn man das 2 Jahre macht, entwickelt sich da ja auch etwas draus. Und das ist vielleicht ein anderes Ding, wo du schon sagtest, dass du was davon gesehen hast, das sind die Improvisionen. Ja. Die fangen dann im Oktober an, das wird eine weitere Reihe mit dem Filmriss-Theater sein, wo es jetzt mal so einen ersten Tryout gab zum Spielzeitende. Und da wird es dann monatlich eine Impro-Session geben, wo mit Objekten des Publikums über einen Beamer, da bin ich auch drauf gespannt, über einen Beamer projiziert, improvisierte Szenen geben wird. So, also wir sind da auch ein bisschen auf der Suche, was kann man wirklich von diesem konkreten Endprodukt produzieren, wegkommen und ein bisschen auf diese längerfristigen Sachen kommen. Also in der Impro-Szene weiß ich, dass Figurentheater ein großes Thema ist. Also beim größten Festival ist halt in Chicago, da gibt es einen eigenen Track dafür. Aber hier in Deutschland ist das sehr zurückgenommen. Da gibt es ganz wenig Leute, die damit was machen. Also so 3-4 Sachen fallen mir ein, aber dann hört schon auf. Ja. Und deswegen sehr spannend, dass das losgeht. Aber so gibt es eigentlich, wir kommen ja aus der Impro-Richtung, deswegen ist das ja für uns immer so ein bisschen Ansatzpunkt. Gibt es eigentlich improvisiertes Puppentheater? Also ob ich jetzt auf der Bühne stehe und sozusagen Figuren behaupte und mir das aus dem improvisiere, warum kann ich das nicht mit Frau Elster, dem Fuchs und dem Kasper tun, sozusagen? Naja, es gibt so Mischformen auf jeden Fall. Also jetzt wirklich im Sinne von Impro-Theater, dass es verschiedene Spiele gibt oder verschiedene Spielanleitungen, wo man das Publikum auch ganz konkret mit einbezieht vielleicht. Ich kenne es jetzt in Deutschland auch nicht so. Also mir wäre es nicht begegnet bisher. Natürlich spielt gerade in so direkteren Formen, wo zum Beispiel Kasper-Theater zugehört, und wir reden jetzt hier nicht über den Verkehrskasper oder den Kinderkasper, sondern so über eher politischen Kasper, da spielt es natürlich eine sehr viel größere Rolle, weil man auch eben auf tagespolitische Dinge reagiert. Ich würde jetzt aber auch nicht so bewusst was kennen. Es spielt, glaube ich, eher mittlerweile dann in so einer Performance-Idee wieder dieser Moment eine Rolle, dass man nicht alles durchplant, dass man also offen ist für Dinge, die halt passieren, die dann auch wieder eine Improvisation auslösen. Aber das ist ja nochmal ein bisschen was anderes als so ein Improvisationstheaterzugriff, wenn ich es richtig sehe. Ja, natürlich, das Improvisationstheater ist ja auch sehr weitflächig. Also es gibt ja da auch Langformen oder ganz formative Sachen. Also ich habe tatsächlich auf einem Festival mal so eine Mischung mit Puppen oder Figuren und Impro gesehen. Aber ich frage mich halt, warum man nicht sozusagen einfach, man könnte ja auch mit Marionetten und so weiter. Man könnte also in Chicago gibt's da wöchentliche Shows, mit, ja. Wo es wirklich, wo entweder nur ein reines Figurenensemble ist oder eben auch zum Teil Interaktionen mit Menschen. Zum Teil sieht man die Spieler, zum Teil nicht. Also da gibt's ganz, ganz Verschiedenes. Spannend. Mhm. Da gibt es noch Potenziale für die Showbude. Es muss ja jemand machen. Wir sind ja ein bisschen immer darauf angewiesen, wer zu uns kommt. Das ist ja so ein bisschen ein Spielstätten-Ding. Dadurch, dass wir eben in aller Regel nicht selber die Projekte initiieren, sondern natürlich dann eher Künstlerinnen und Künstler bei dem unterstützen, was sie dann machen wollen. So, und genau. Ja. Vielleicht kommt ja jemand auf die Idee, man weiß es. Ja, also, wenn man das mal veröffentlichen würde, solche Ideen. Ne? Im Radio vielleicht, hier bei Herzblutfreie Szene auf Collaboradio. ja, wunderbar. Und das heißt, ihr habt jetzt am Anfang relativ viele Premieren, die ihr sozusagen zeigt. Genau. Und die gehen aber dann in den Spielplan über, weil du hast uns hier den Spielplan mitgebracht. Der geht jetzt ja schon bis Dezember. Also übergehen ist immer relativ. Wir spielen meistens eine Woche und dann erstmal länger nicht mehr. So, also wir haben ein bisschen das Problem, was viele Spielstätten der freien Szene haben. Das hat natürlich sehr unterschiedliche Gründe, warum das so ist, aber so von der Spielplanstruktur her sind wir, weiß ich nicht, wie es bei Ballhaus Ost oder das Hau oder die Sophiensäle auch so, also dass man immer so einzelne Wochenslots hat. Bei ein paar Produktionen, wo wir im Vorfeld, also schon relativ weit im Vorfeld wissen, dass die dann auch stattfinden. Das hat ja auch mal was mit Fördergeldern zu tun, werden die kurzfristig dann doch noch abgesagt. Da können wir manchmal schon vorfristiger auch mehrere Termine machen. Hat ja auch immer was damit zu tun, wie nimmt man an, wie wird das angenommen und wie experimentell ist das vielleicht auch, weil natürlich muss man irgendwie Künstlern auch immer noch die Möglichkeit geben, auch zu scheitern. So, also das ist ja gerade in der freien Szene so ein Thema. Wie kriegt man da eine Möglichkeit hin, aber natürlich ist uns auch bewusst, dass es dieses Problem gibt in der freien Szene, insbesondere der wenigen Spieltermine. So. Mhm. Also das Problem ist ja tatsächlich vorhanden. Na, wir machen dann relativ straight weiter im Oktober eben mit dem Festival, also dem Festival, was wir dann auch Festival nennen, namens Theater der Dinge. Auch noch so ein Begriff übrigens, den ich eigentlich ganz schön finde. Wir hatten auch mal ganz kurz nachgedacht, ob wir dieses Puppenfigurenobjekte rausschmeißen und Theater der Dinge drunter schreiben. Haben dann nur gedacht, naja, wenn man eine Subline hat, die niemand versteht, dann ist es irgendwie auch, kann man auch gleich weglassen. Und das Festival heißt jetzt eben weiterhin Theater der Dinge. Wir haben letztes Jahr angefangen, das thematisch zu rahmen. Also das Festival gibt es jetzt nicht erst, seitdem ich da bin. Das hat meine Vorgängerin Silvia Brennenal auch schon initiiert. Und wir haben jetzt aber angefangen, es stärker thematisch zu fassen. Letztes Jahr ging es um Digitalisierung und wie sich das eben im Figurentheater spiegelt. Dieses Mal wird es um Rebellion und Puppenspiel gehen, was natürlich ein ganz anderes Thema ist. Wenn ihr hinten auf diesen Spielplan schaut, seht ihr auch den Kasper, der eine Waffe in der Hand hält. Das ist entstanden, also weil man ja sofort immer wieder bei diesem Kasper-Bild irgendwie ist, womit ich eigentlich gar nicht so ein Problem habe, wie vielleicht manche anderen. Diese Rebellion ist diesem Genre ja durch den Kasper eigentlich immer schon eingeschrieben. Der ist schon so ein Anarcho-Figur, ja. War voll, ja, genau. Das finde ich eigentlich auch ganz schön, weil das so eine sehr direkte Kommunikation ja meistens auch hat. Also Kasper-Theater kommuniziert total direkt und das finde ich eigentlich so als Ansprachehaltung, als Publikum sehr angenehm. Und wir haben gemerkt, nachdem es so in den, ja, in den Nullerjahren und vielleicht auch so in den End-90ern sehr stark um ästhetische Fragen im Figurentheater ging, wo man auch nochmal gucken musste, was sind alle Spielmaterialien und so weiter, gibt es jetzt gerade so, glaube ich, zumindest so ein bisschen einen Schwenk in Richtung wieder stärkere Inhaltsbetonung und auch dieses konkrete, ja, im weitesten Sinne gesellschaftlich-politische Verorten. So. Und das, was wir jetzt hier in Berlin merken. Und wir haben gesagt, okay, wie ist es denn, wenn man diese rebellischen Wurzeln hier in Berlin hat und vielleicht auch Künstlerinnen und Künstler, die sich wieder damit auseinandersetzen wollen, selbst wenn das vielleicht gar nicht der Kasper ist, sondern wenn das einfach diese Spielform irgendwie ist. Wie ist es denn, wenn man sich das mal woanders auf der Welt anschaut, wo es nicht ganz so prosperierend ist wie bei uns, weil natürlich bei uns Rebellion auch gleich schon irgendwie wieder vermarktet ist und irgendwie gleich wieder ein T-Shirt-Aufdruck ist. Und haben dazu Gruppen aus Osteuropa eingeladen, aus vor allem Tschechien und Slowenien und aus dem Nahen Osten. Und wenn man mit den Künstlern und Künstlern redet, vor allem aus dem Nahen Osten natürlich auch, wobei Richtung Russland ist ja Kunst auch nochmal eine ganz andere Kiste, dann merkt man, dass dieser Grat zwischen Aktivismus und Kunst ein ganz anderer und irgendwie ist, als das vielleicht bei uns der Fall ist. Mhm. Und mit diesen Fragen wollten wir uns bei diesem oder werden wir uns bei diesem Festival beschäftigen. Mhm. Ja, spannend. Also weil die wagen ja zum Teil auch noch wirklich viel, viel mehr und da steht auch was auf dem Spiel und trotzdem machen sie das und ja, das find ich persönlich auch mal ganz, ganz spannend, wie man vielleicht auch manchmal ja vielleicht Nischen findet, dass man da irgendwie einer Überwachung oder Restriktion aus dem Weg geht. So eins meiner Lieblingsbeispiele, weil das auch aus dieser Tradition des Handpuppentheaters kommt. Also Handpuppentheater hat man auch immer für politische Inhalte genutzt, weil man den Spieler nicht sah und immer sagen konnte, war doch nur die Puppe. So. Mhm. Bei den meisten Organen hat das funktioniert tatsächlich so. Ich habe gerade auch in Spanien einen Fall, wo Puppenspieler inhaftiert wurden, weil sie innerhalb wohlgemerkt einer szenischen Handlung ein ETA-Schild hochhielten und die Puppen sind wohl immer noch inhaftiert. aber das Beispiel, worauf ich hinaus wollte, war, das war am Anfang der Kampf oder der stärkeren Kampfhandlung in Syrien. Da gab es eine YouTube-Serie, die hieß Top Goon. Die ist auch noch online, die kann man sich noch angucken. Diary of a Dictator, of a Little Dictator. Und da ist quasi... Also da heißt der Beschu, wir wissen natürlich alle, wer gemeint ist, quasi als Kasper dargestellt. Und einer der Initiatoren dieser Serie lebt jetzt mittlerweile in Berlin, den haben wir auch vor kurzem getroffen. Und für ihn war das eben auch eine Möglichkeit, diesen Protest zu verbalisieren. Aber selbst bei ihnen war es so, sie haben das am Anfang wohl noch in Syrien produziert. Aber selbst da wurde es dann zu gefährlich und man musste dann, ich glaube, sind dann in Libanon oder in die Türkei, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher gegangen, haben es dann von da weiter produzieren müssen, weil man selbst diesen Handpuppenprotest in Syrien nicht mehr machen konnte und Gefahr lief, dafür inhaftiert zu werden oder getötet zu werden. Mhm. Und das Festival sozusagen, ihr versucht diese Frage zu stellen, wo wir noch lernen können von der Handpuppe vielleicht? Was die Abgaswerte betrifft? Oder? Ja, was die Abgaswerte betrifft, kann man glaube ich von der Handpuppe jetzt nicht so viel lernen. Die hat nämlich relativ wenig CO2-Ausstoß. Nein, im Ernst, ich weiß nicht, ob es da um Lernen geht. Ich glaube, es geht erstmal wirklich um einen Austausch. Ja. So, und deswegen haben wir auch dieses Mal relativ viele Begegnungsformate zwischen den Künstlern und dem Publikum und den internationalen Künstlern organisiert, um sich einfach erstmal überhaupt klar darüber zu werden, was gibt es denn eigentlich? Weil man kocht ja dann doch irgendwie immer so im eigenen Wasser und guckt dann vielleicht gar nicht so über den eigenen Tellerrand hinaus. Und deswegen haben wir dieses Mal, glaube ich, auch Gruppen eingeladen, die jetzt nicht unbedingt von Festival zu Festival reisen, sondern die schon irgendwie zwar eine internationale Andockung haben, aber noch nicht so rumgereicht werden. Vielleicht auch aufgrund der Inhalte, keine Ahnung, warum das so ist. Und das eher in einen Kontext zu bringen und mal herauszufinden, wie man denn da gegenseitig drüber denkt und wie die Lebensrealität überhaupt ist. Die ist im Libanon sicherlich anders als in Berlin. Ja, das durchaus wahr. Sehr schön. Wir haben noch so 10 Minuten, dann endet unsere Sendung. Deswegen, ich hätte noch eine Frage, so ein bisschen für die Zukunft. Weiß nicht, Marco, hast du noch was oder gibt es noch was über den Spielplan zu sagen? Gibt es noch eine Aufforderung zu machen, was man da auf jeden Fall nicht verpassen darf? Also das Festival haben wir, wissen wir schon. Man darf natürlich gar nichts verpassen. Ja. Aber das war klar, dass ich das jetzt sage. ich sage einfach mal, womit wir starten, um jetzt keine Wertung vorzunehmen, weil natürlich liegen uns alle Projekte gleichermaßen am Herzen. Wir starten am 15. September mit, wer hätte es gedacht, einer Premiere einer Dresdner Gruppe. Das wird eine Dracula-Bearbeitung sein. Da freue ich mich schon sehr drauf. Das ist die Kompanie Freaks und Fremde. Und Freaks und Fremde ist insofern auch eine sehr besondere Theatergruppe, weil sie auf Stoffe immer einen ganz eigenen, ja letztlich auch politischen Zugriff finden. Und ich bin mir sicher, dass sie das bei Dracula, wo es dann ja auch um Wiedergänge, auch um das Fremde geht, um diesen Dandy, der da irgendwie durch die Gesellschaft läuft, der aber irgendwie mal fremd bleibt. Darum wird es sicherlich gehen und da bin ich schon sehr gespannt, womit wir dann eröffnen werden. Die Proben seit heute auch bei uns. Mhm. Und da gehst du immer mal vorbei und mal sehen, ob man schon was sieht. Man weiß es ja, so 3 Wochen vorher ist ja immer noch. Ist noch viel. Ja, ist noch viel Luft. Okay. Ja, na, für mich sind natürlich so interessante Sachen immer auch ein Ausblick auf, was sind denn jetzt so zu erwartende Sachen. Aber da hast du ja schon viel von gesagt. Also da. Ja. Mich würde noch interessieren, wenn du so mal in die freie Szene guckst in Berlin, was würdest du dir wünschen, was sich vielleicht noch so ein bisschen verändern könnte? Wo siehst du Baustellen, Handlungsbedarf? Welche Flughäfen sollen geschlossen werden? Und so die politische Dimension für die freie Szene. Ich mache mal beide Fragen nacheinander. Also was vielleicht so ein weiter Ausblick ist, die Schaubude wird nächstes Jahr 25. Da wird sicherlich einiges zu stattfinden. Im Mai ist es soweit und da basteln wir gerade so am Programm. Also das ist der weite Ausblick sozusagen. Was die freie Szene in Berlin angeht, beschäftige ich mich tatsächlich insofern immer eine ganze Menge mit, weil ich auch das Glück habe, hin und wieder in so diversen Jurys zu sitzen und das dann eben auch aus der anderen Seite kenne. Also mittlerweile kenne ich es von beiden Seiten, was super interessant ist. Und wo ich dann aber so deutschlandweit schon das Gefühl habe, dass die Grundstruktur gar nicht so schlecht ist. Ich meine, deswegen leben natürlich auch so viele Künstler und Künstler in Berlin. Was für uns ein Thema ist, eins von vielen, also man könnte jetzt sicherlich mehrere Dinge sagen, die insgesamt ein Wunsch wären. Was für uns als Spielstätte ein Thema ist, sind Vorstellungshonorare. So, also wir können, wie alle Spielstätten, glaube ich, in Berlin, eine Einnahmenbeteiligung zahlen. Wir zahlen eine Mindestgarantie, wo wir immer hoffen, dass wir die irgendwie mal hochsetzen können. Also man geht nicht mit Null nach Hause. Und ich war tatsächlich ein bisschen geschockt am Anfang, als mir dann Künstler sagten, ist doch okay, also bei euch verdienen wir ja noch am besten hier in Berlin. Und es ist jetzt wirklich, wir wissen alle, wie die Tarife in Berlin sind, das ist natürlich alles andere als Artbad Fair oder so. Ja, aber eine Mindestgarantie, das ist ja schon, das klingt ja nach himmlischen, luxuriösen Zuständen. Sagen, das, in der Impfmusik ist es genau umgedreht. Ja, ja. Aber man muss ja nicht vom, man muss ja nicht vom Schlechtesten ausgehen, sondern, und das ist für uns tatsächlich so eine Frage, die wir auch bei uns im Team immer wieder diskutieren, dann auch immer mal wieder so in Richtung LAV tragen. Wie ist das denn eigentlich mit Vorstellungshonoran? Ist das überhaupt denkbar? Will man das überhaupt? Also das ist ja auch ein völlig anderes, in Anführungsstrichen, Geschäftsmodell. Aber ich merke, dass das in der Figurentheater-Szene, die sich eben zu einem Großteil nicht über Fördermittel finanziert, wie ein anderer großer Teil der freien Szene, sondern wirklich über Vorstellungen, dass das für die natürlich ein Thema ist. So. Und es gibt ja auch relativ viele Spielstätten für Figurentheater in Berlin, also fast ausschließlich Kindertheater. Im Abendprogramm im Kontinuierlichen sind wir ja die Einzige. Aber im Kinderprogramm gibt es eine ganze Menge. Ballhaus Ost noch, oder? Also das Helmi ist schon. Ich meine jetzt kontinuierlich im Sinne von darauf spezialisiert. Das Ballhaus Ost ist ja mehr Performing Art. Mhm. Natürlich, klar, das Helmi ist ein durchgehender produzierendes Theater. Aber dass natürlich da sehr viel über die tatsächlich gespielten Vorstellungen passiert, was im Abendprogramm weniger der Fall ist. Und das ist, glaube ich, so ein Thema, mit dem sich noch zu wenig beschäftigt wird. Okay. Also geht nicht nur ins Theater, sondern wenn ihr mit eurem Vertreter vom Landesverband Freie Theater redet, dann sprecht ihn auf Vorstellungshonorar an. Sehr interessant. Ja. Genau. Kommen wir mal noch zum Ausblick, oder? Haben wir noch Zeit? Ja, ja, wir haben gerade noch ungefähr 7 Minuten. Genau, ja, das ist kein perfekt. Stress, sondern einfach nur gemütliches Einbiegen ins Finale hier bei Herzblutfreie Szene heute mit Tim Sandweg von der Schaubude und wir wollen mal noch ein bisschen euch Vorschläge mitgeben, was man vielleicht machen kann im September. Ja, zu dir vielleicht als Gast als erstes, hast du noch irgendwas oder also jetzt was nicht in der Schaubude läuft? Ja, tatsächlich. Ich bin sehr gespannt auf den Spielzeitstart in den Sophiensälen. So, ja. Wir machen ein Festival The Future is Female, was ich einen super Titel finde, vor allem wenn man wieder bedenkt, dass wer hier jetzt auch vor diesem Radio sitzt oder vor diesem Aufnahmerät sitzt. Die machen ein Performance-Festival, geht glaube ich Mitte September los und da bin ich sehr gespannt, was man dort sehen wird. Futures Female. Übrigens findet ihr die meisten Links über das, was wir geredet haben, bei uns auch dann auf den Blogs, wo man zeitsouverän diese Sendung nachhören kann. Makro? Mhm. also erstmal eine Sache, die natürlich hier wahnsinnig gut herpasst. Am 16.09. macht das Futurium Berlin auf und das ist, da gibt es ein Hebocon, was so eine Art Roboter Sumo-Wettbewerb ist, aber es geht nicht darum, also es geht darum, den anderen Roboter vom Tisch zu schubsen, aber eigentlich müssen die möglichst trashig gebaut sein. Aber der performative Teil kommt danach, nämlich es spielt die Band Compressorhead, genau. Kompressorhead. Komplett Riesenroboter, also humanoid groß, so in der Terminator-Ausprägung, die Heavy Metal performen und wirklich performen. Also, guckt es euch auf YouTube mal an. Heavy Metal. Das will man sehen. Das ist beeindruckend. Okay. Und dann wäre noch so ein Tipp, da bin ich sehr gespannt drauf, Bette Davis, Fasten Your Seatbelts. Das ist ein Solo-Programm von Bettina Lohmeier, was sie halt in New York entwickelt und da auch viel gespielt hat und jetzt hier im Theaterhaus Mitte zeigen wird. Ich glaube, eine ganze Woche. Und das klingt so, also als ob das ist so eine Autobiografie und Fiktion mischt sich da, hat sich mit den Nachfahren auch getroffen und da auch Lob bekommen und so. Also das kann ich mir vorstellen, auch ganz interessant. Ah, gibt viel zu sehen. Ich habe für September noch keine Auswahl getroffen, was ich mir unbedingt anschauen möchte. Ich reise ein bisschen zu viel im September. Aber ich bin jetzt wieder interessiert. Mal gucken, was wir machen. Was ich mir anschauen werde. Ich berichte dann rückwärts. Mhm. In der September-Ausgabe. Nee, in der Oktober-Ausgabe. Wir sind ja schon mit der September-Ausgabe durch. Meine Fresse. Ja, genau. Es ist schon September hier. Also weil es fühlt sich halt so herbstlich an draußen. Ja, ja, total. Dann, schon den ganzen Sommer üben. Ja, wunderbar. Das war unser Aus- und Rückblick und unser Gespräch mit Tim Sandweg. Ja, schön, dass du da warst. Ja, danke für die Einladung. Hast du noch Fragen an uns? Habe ich noch Fragen? Nein. Aber natürlich auch gerne. Tatsächlich nochmal vielleicht an euch die Frage, die ihr ja aus der Impro-Szene kommt. Was interessiert euch an der großen freien Szene? Also ihr habt ja dieses Format noch nicht so lange. Was war für euch der Ausgangspunkt? Müsst ihr jetzt in zwei Minuten hinbekommen. In zwei Minuten müssen wir das hinkriegen. Aber das schaffen wir. Also mich interessiert natürlich immer, wie kann ich meine Shows performativer machen und interessanter und also weg von dem, sagen wir mal, traditionellen Storytelling, was man jetzt in der Langform macht, hin zu theatralen Ereignissen und größer denken. Weil die Impro-Szene denkt ja genau auch, ganz klein, also klassisch sind da zwei Stühle und ansonsten eine leere Bühne, weil man dann natürlich alles imaginieren kann, das ist ja auch richtig, aber ich finde inzwischen mit Objekten und mit Bühnenbild zu spielen und so, das macht halt auch viel aus und viel auch fürs Publikum. Es entstehen andere Bilder, es entstehen andere Botschaften und deswegen gucke ich mir gerne viel, viel an und dann ist es irgendwie naheliegend, auch mit Leuten mal darüber zu reflektieren. So. Mhm. Ja, da kann ich mich absolut anschließen. Und das andere ist natürlich auch, wir werden auf der Improbühne ja auch immer mal herausgefordert, alles Mögliche zu machen. Ne? Da sagt einer, das jetzt als Oper. Und leider fallen uns und auch dem Publikum immer so die Standards ein. Und es hat halt noch nie jemand gesagt, ich hätte gerne mal Objekttheater oder Figurentheater. Und die Bandbreite in Berlin ist ja sehr weit. Wir haben auch am Anfang überlegt, was bedeutet eigentlich freie Szene? Ja, wenn jemand live vor Publikum malt, dann hätte er hier theoretisch auch Platz. Wir haben es irgendwann mal gesagt, uns geht es um performative Momente, aber es ist so viel möglich und es ist eigentlich, ich finde ganz spannend, mit den Machern mal zu reden, weil natürlich jede Art von Theater, jede Form, jedes Haus, jedes Theater seine eigenen Herausforderungen und aber auch Möglichkeiten und Einstellungen hat. Und ja, ich glaube, wir so ein bisschen suchscheinwerfermäßig blicken wir so in den Nebel dessen, was wir selber nicht sehen können, weil wir ja eine riesige Kunstszene sind in Berlin. Und deswegen picken wir uns hier so, das ist so ein bisschen für mich so das Tauchen in den Marianengraben und man guckt immer links und rechts, was für sonderbare Gestalten da vorbeigeschwommen kommen. Forschergeist vielleicht. Genau, das ist so mein Ansatz. Wir sind in der letzten Minute. Makro, moderierst du uns raus? Ja, also ganz wichtig natürlich, ihr findet das Programm der Schaubude unter schaubude.berlin und geht hin. Das ist unsere Aufforderung an euch. Ja. Schaut mehr Theater. Nein, schaut mehr freie Kunst. Ansonsten vielen Dank, dass du unser Gast warst. Es war sehr erhellend. Und dann sagen wir einfach bye-bye. Ciao.